Schluchzer gurgelten ihm aus der Kehle. »Nein«, sagte Frodo, »wenn wir ihn schon töten, dann richtig. Aber das können wir nicht machen, so wie die Dinge liegen. Der arme Wicht, er hat uns nichts getan.« »So«, sagte Sam und rieb sich die Schulter. »Aber er wollte uns was tun. Und das will er immer noch, kannst du mir glauben. Uns im Schlaf erwürgen, das war seine Absicht.« »Glaub ich dir gern«, sagte Frodo. »Aber was er will, ist doch etwas anderes, als was er getan hat.« Er schwieg eine Weile und dachte nach. Gollum lag still und hörte auf zu winseln. Sam stand finster entschlossen über ihm. Da schien es Frodo, als hörte er ganz deutlich, aber von weit her, Stimmen aus der Vergangenheit. »Welch ein Jammer, dass Bilbo diese üble Kreatur nicht abgestochen hat, als er die Gelegenheit hatte.« »Jammer?« Es war der Jammer, der ihm zu Herzen ging. Mitleid und Erbarmen geboten ihm Einhalt. Ohne Not wollte er nicht töten. »Für Gollum empfinde ich kein Mitleid. Er hat den Tod verdient.« »Verdient hat er ihn. Und ob? Viele, die noch leben, haben den Tod verdient. Und manche, die sterben, hätten das Leben verdient. Kannst du es ihnen wiedergeben?« »Also sei nicht zu schnell fertig mit dem Todesurteil im Namen der Gerechtigkeit, weil du für die eigene Sicherheit fürchtest. Auch die Weisen können nicht sehen, wie alles ausgehen wird.« »Nun gut«, antwortete er laut und ließ sein Schwert sinken. »Und trotzdem habe ich Angst. Aber wie du siehst, ich will dem Kerl kein Haar krümmen, denn jetzt, wo ich ihn sehe, tut er mir leid.« Seinen Chef groß an, der mit jemandem zu reden schien, der nicht da war. Gollum hob den Kopf. »Ja, armer Wicht sind wir«, kreinte er, »Jammer und Elend. Hobbits werden uns nicht töten, liebe Hobbits.« »Nein, machen wir nicht«, sagte Frodo, »aber laufen lassen werden wir dich auch nicht. Du steckst voller Tücke und Gemeinheit, Gollum. Du wirst uns begleiten müssen, ganz einfach, damit wir dich im Auge behalten. Aber du musst uns helfen, so gut du kannst. Eine Hand wäscht die andere.« »Ja, ja, freilich«, sagte Gollum und setzte sich auf. »Die lieben Hobbits. Wir werden sie begleiten, sichere Wege im Dunkeln für sie finden. Ja, machen wir. Und wohin gehen sie denn in diesen kalten, bösen Ländern? Das möchten wir wissen. Ja, möchten wir wissen.« Er blickte zu ihnen auf, und in seinen fahlen, blinzelnden Augen flackerte sekundenlang ein Fünkchen Schläue und Beflissenheit. Sam sah ihn finster an, aber er biss sich auf die Lippen. Er schien zu spüren, dass sein Chef in einer Laune war, in der er auf keinen Einwand mehr hören würde. Trotzdem erstaunte ihn Frodos Antwort. Frodo sah Gollum geradezu in die Augen, die zuckten und seinem Blick auswichen. »Du weißt, wohin, Smeagol. Oder du kannst es dir denken«, sagte er leise, doch in strengem Ton. »Wir gehen selbstverständlich nach Mordor. Und du, glaube ich, kennst den Weg dorthin.« »Ah, sagte Gollum und hielt sich die Ohren zu, als ob so viel Offenheit und das laute Aussprechen dieser Namen ihm Schmerz bereiteten. »Wir konnten's uns denken, ja, denken«, flüsterte er, »und haben's nicht gewollt, dass sie gehen, haben wir nicht. Nein, mein Schatz, doch nicht die lieben Hobbits. Asche ist da, Asche, Staub, Durst und Gruben, Gruben, Gruben und Orks, tausende von Orks, liebe Hobbits dürfen nicht. Sch, dahin!« »Du bist also schon dort gewesen«, verhörte ihn Frodo, »und etwas zieht dich dorthin zurück, nicht wahr?« »Ja, ach was, nein, ja«, kreischte Gollum, »einmal nur, aus Versehen, nicht wahr, Schatz? Ja, nur aus Versehen. Aber wir gehen nicht mehr hin, nein, nein.« Dann schlugen plötzlich seine Stimme und seine Redeweise um, er schluchzte röchelnd, und nun sprach er nicht mehr zu den Hobbits. »Lass mich in Frieden, Gollum, du tust mir weh. Ach, meine armen Hände, Gollum, ich will nicht wiederkommen, ich kann ihn nicht finden, ich bin müde, wir können ihn nicht finden, Gollum.« Gollum? Nein, nirgendwo. Die schlafen Zwerge, Menschen, Elben. Entsetzliche Elben mit scharfen Augen. Ich kann ihn nicht finden. Ach! Er stand auf, ballte die lange, fleischlose Hand zur Faust und schüttelte sie gen Osten. »Wie tun's nicht!« rief er. »Nicht für dich!« Dann sank er wieder zu Boden. »Gollum, Gollum!« wimmerte er, das Gesicht auf dem Boden. »Sieh nicht her! Geh weg! Geschlafen!« »Er wird nicht auf deinen Befehl weggehen oder einschlafen, Smergol«, sagte Frodo. »Aber wenn du wirklich von ihm wieder frei werden willst, dann musst du mir helfen. Und das bedeutet leider, dass du für uns einen Weg zu ihm suchen musst. Aber du brauchst nicht den ganzen Weg mit uns zu gehen, nur bis zu den Grenzen seines Landes.« Gollum setzte sich wieder auf und sah ihn aus halb aufgeschlagenen Augen an. »Da drüben ist er doch«, gluckste er, »immer zu erreichen. Braucht nur die Orks nach dem Weg zu fragen. Die bringen euch hin. Orks findet ihr leicht östlich des Flusses. Smergol müsst ihr nicht fragen. Der arme, arme Smergol. Vor langer Zeit ist er fortgegangen. Sie haben ihm seinen Schatz genommen. Und nun ist er verschollen.« »Vielleicht finden wir ihn wieder, wenn du mit uns kommst«, sagte Frodo. »Nein, nein, nie. Er hat seinen Schatz verloren«, sagte Gollum. »Steh auf«, sagte Frodo. Gollum stand auf und wich zurück bis an die Felswand. »Nun«, sagte Frodo, »kannst du leichter bei Tag oder Nacht einen Weg finden. Wir sind müde, aber wenn du die Nacht vorziehst, gehen wir heute noch los.« »Die großen Lichter stechen uns in die Augen, und wie«, jammerte Gollum. »Noch nicht gleich losgehen, nicht unter der heißen Fratze. Sie wird bald hinter den Bergen untergehen, ja? Erst ein bisschen ausruhen, ihr lieben Hobbits.« »Dann setz dich hin«, sagte Frodo, »und rühr dich nicht.« Setzten sich zu beiden Seiten neben ihn, mit dem Rücken an die Wand gelehnt, und streckten die Beine von sich. Ohne ein Wort der Absprache wussten sie beide, dass sie keine Sekunde die Augen zutun durften. Langsam zog der Mond über den Himmel, Schatten fielen von den Bergen, und vor ihnen wurde es dunkel. Die Sterne wurden dick und hell. Niemand regte sich. Gollum saß mit angezogenen Beinen zwischen ihnen, die Knie unterm Kinn, Hände und Füße flach auf dem Boden, die Augen geschlossen. Aber er wirkte angespannt, wie wenn er nachdächte oder auf etwas lauschte. Frodo sah zu Sam hinüber. Ihre Blicke begegneten und verstanden sich. Sie lockerten ihre Haltung, lehnten die Köpfe zurück und ließen die Augen scheinbar zufallen. Bald war ihr leiser, gleichmäßiger Atem zu hören. Gollums Hände zuckten ein wenig. Kaum wahrnehmbar drehte sich sein Kopf ein wenig nach links, dann nach rechts, und erst das eine Auge, dann das andere, ging einen Spalt weit auf. Die Hobbits zeigten keine Bewegung. Plötzlich, verblüffend schnell und behend, fuhr Gollum vom Boden auf wie ein Frosch oder wie ein Grashüpfer und sprang davon in die Dunkelheit. Aber nichts anderes hatten Frodo und Sam erwartet. Sam war bei ihm, ehe er nach seinem Sprung zwei Schritte getan hatte. Frodo, dicht dahinter, packte ihn am Bein und brachte ihn zu Fall. »Ich glaube, wir haben wieder Verwendung für dein Seil, Sam«, sagte er. Sam holte es hervor. »Und wohin wollten Sie denn in diesen kalten, bösen Ländern, lieber Herr Gollum?« knurrte er. »Das möchten wir wissen, ja, möchten wir wissen. Zu deinen lieben Freunden, den Orks, würde ich wetten, du hinterlistiges Scheusal. Um den Hals gehört dir dieser Strick, und dann brauchte man nur noch einen schönen, festen Baumast.« Gollum lag ganz still und leistete keinen Widerstand. Er gab Sam keine Antwort, warf ihm aber einen kurzen, giftigen Blick zu. »Wir brauchen nur etwas, woran wir ihn festhalten können«, sagte Frodo. »Er muss laufen, also hat es keinen Sinn, ihm die Beine zu fesseln, Auch nicht die Arme, denn die scheint er fast ebenso viel zu gebrauchen. Binde ihm das eine Ende um den Knöchel, und das andere behältst du in der Hand.« Er blieb bei Gollum stehen, während Sam den Knoten band. Das Ergebnis war für sie beide überraschend. Gollum fing an zu schreien, mit einem dünnen, nervensägenden Ton, scheußlich anzuhören. Er wand sich, versuchte, den Knöchel an den Mund zu ziehen und das Seil durchzubeißen. Er heulte und heulte. Schließlich kam Frodo zu der Überzeugung, dass er wirklich Schmerzen haben musste. Aber der Knoten konnte es nicht sein, was sie hervorrief. Er untersuchte ihn und fand ihn keinesfalls zu fest, eher ein wenig zu locker. Sam war gutmütiger als seine Reden. »Was ist los mit dir?« sagte er. »Wenn du wegzulaufen versuchst, müssen wir dich anbinden. Aber wehtun wollen wir dir nicht.« »Es tut uns aber weh, es tut weh«, krächzte Gollum. »Es ist eiskalt, es beißt, ist von Elben gedreht. Verflucht sollen sie sein, böse, grausame Hobbits. Darum wollen wir flüchten, natürlich. Darum, mein Schatz, haben uns gedacht, dass sie böse Hobbits sind. Verkehren mit Elben, grausamen Elben mit scharfen Augen. Nimm es uns ab, es tut weh!« »Nein, ich nehme es dir nicht ab«, sagte Frodo. »Es sei denn«, er überlegte einen Augenblick, »es sei denn, du gibst mir irgendein Versprechen, dem ich vertrauen kann.« »Wir wollen schwören, alles zu tun, was ihr will. Ja, ja«, sagte Gollum, sich immer noch windend und an seinen Knöcheln fassend. »Es tut uns weh!« »Schwören«, sagte Frodo. »Smeagol«, sagte Gollum plötzlich mit klarer Stimme, schlug die Augen weit auf und sah Frodo mit einem seltsamen Glanz darin fest ins Gesicht. »Smeagol schwört auf den Schatz.« Frodo richtete sich auf und wieder war Sam erstaunt über seine Worte und die Strenge seines Tons. »Auf den Schatz? Wie kannst du es wagen?« sagte er. »Bedenke doch! Ein Ring, sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden. Würdest du dabei dein Versprechen abgeben wollen, Smeagol? Da wärest du freilich gebunden. Aber der Schatz ist noch tückischer als du. Er könnte dir die Worte verdrehen. Nimm dich in Acht.« Gollum duckte sich. »Auf den Schatz! Auf den Schatz!« wiederholte er. »Und was würdest du schwören?« fragte Frodo. »Sehr, sehr gut zu sein«, sagte Gollum. Dann kroch er Frodo zu Füßen, wälzte sich heiser flüsternd auf dem Boden. Ein Schauer überlief ihn, als ob die Worte, die er sprach, ihn vor Angst bis in die Knochen erzittern ließen. »Smeagol wird schwören, nie, niemals zu dulden, dass er ihn bekommt. Nimmer, Smeagol wird ihn davor bewahren. Aber er muss auf den Schatz schwören.« »Nein, nicht auf ihn«, sagte Frodo und blickte in finsterem Mitgefühl auf ihn hinab. »Du willst doch nur eins, ihn sehen und wenn möglich berühren, obwohl du doch weißt, dass er dich zum Wahnsinn triebe. Nicht auf ihn. Schwöre bei ihm, wenn du willst, denn du weißt, wo er ist.« »Doch, das weißt du, Smeagol. Er steht vor dir.« Schien es Sam, dass sein Chef gewachsen und Gollum zugleich geschrumpft sei. Ein strenger, hochaufragender Schatten wie der eines mächtigen Fürsten, der seine Majestät unter grauen Lumpen verhüllt und zu seinen Füßen ein kleiner, winselnder Hund. Dennoch waren die beiden in gewisser Weise verwandt und einander nicht fremd. Jeder von ihnen konnte die Gedanken des anderen mitdenken. Gollum richtete sich halb auf und begann schmeichlerisch Frodos Knie zu tätscheln. »Nieder mit dir«, sagte Frodo. »Leiste nun dein Versprechen.« »Wir versprechen. Ja, ich verspreche«, sagte Gollum. »Ich werde dem Herrn des Schatzes dienen. Herr gut, Smeagol gut, Gollum, Gollum.« Plötzlich fing er zu weinen an und schnappte mit den Zähnen wieder nach seinem Knöchel. »Nimm ihm das Seil ab, Sam«, sagte Frodo. Widerwillig gehorchte Sam. Sofort sprang Gollum auf und tollte herum wie ein vielgeprügelter Hund, wenn ihn sein Herr ausnahmsweise gestreichelt hat. Von diesem Augenblick an kam eine Veränderung über ihn, die eine ganze Weile anhielt. Er sprach mit weniger Gezisch und Gewimmer, und er richtete seine Worte direkt an die Hobbits und nicht wie im Selbstgespräch an seinen Schatz. Er zog den Kopf ein und wich zurück, wenn sie nahe an ihn herantraten oder eine jähe Bewegung machten. Er vermied jede Berührung ihrer Elbenmäntel, aber er war freundlich und geradezu erbarmungswürdig, in seinem Eifer sich beliebt zu machen. Über jeden Scherz von ihnen gluckste er vor Lachen. Er schlug Purzelbäume, wenn Frodo auch nur ein freundliches Wort für ihn hatte, und brach in Tränen aus, wenn Frodo ihn zurechtwies. Sam sprach wenig mit ihm, im Guten wie im Bösen. Er traute ihm weniger denn je und fand den neuen Smergol, sofern das möglich war, noch abscheulicher als den alten Gollum. »So, Herr Gollum, oder wie du nun angeredet sein willst«, sagte er, »jetzt aber los. Der Mond ist fort und die Nacht vergeht, wir wollen aufbrechen.« »Ja, ja«, stimmte Gollum zu, immer noch herumhüpfend, »los geht's. Es gibt nur einen Weg hindurch vom Nordende zum Südende. Ich habe ihn gefunden, ja. Die Orks gehen ihn nicht, die Orks kennen ihn nicht. Die Orks gehen nicht durch die Sümpfe, sie gehen viele Meilen weit drumherum. Glück, dass ihr hier lang gekommen seid. Glück, dass ihr Smergol getroffen habt. Ja, folgt Smergol.« Er lief ein paar Schritte voraus und schaute sich fragend nach ihnen um, wie ein Hund, der ausgeführt werden möchte. »Warte mal, Gollum«, rief Sam, »nicht zu weit voraus. Ich bin dir auf den Fersen, und das Seil habe ich zur Hand.« »Nein, nein«, sagte Gollum, »Smergol hat versprochen.« Mitten in der Nacht, unter den harten, klaren Sternen, machten sie sich auf. Gollum führte sie auf dem Weg, den sie gekommen waren, ein Stück weit zurück nach Norden. Dann bog er rechts ab, fort vom steilen Rand der Emin Muil, die steinigen Hänge hinunter zu den großen Sümpfen. Rasch und leise tauchten sie in die Dunkelheit ein. Über dem weiten Wüstenland vor den Toren von Mordor herrschte schwarze Stille. Die Durchquerung der Sümpfe. Gollum ging schnell, Hals und Kopf vorgestreckt, nicht selten auch auf allen Vieren. Frodo und Sam hielten nur mühsam Schritt, aber er schien nun nicht mehr an Flucht zu denken, und wenn sie zurückblieben, schaute er sich nach ihnen um und wartete. Nach einer Weile kamen sie an den Rand der Bodenspalte, an der sie schon einmal umgekehrt waren, aber nun waren sie weiter weg von den Bergen. »Hier ist es«, rief Gollum, »unten drin ist ein Weg, ja, dem folgen wir jetzt, dort hinaus.« Er zeigte nach Südosten in die Richtung der Sümpfe, deren Dunst stieg ihnen schon in die Nasen, dick und faulig, selbst in der kühlen Nachtluft. Gollum lief am Rand der Spalte hin und her, und nach einer Weile rief er sie herbei. »Hier, hier kommen wir hinunter. Smergol ist den Weg schon gegangen. Hier bin ich gegangen, wo die Orks mich nicht sehen konnten.« Er kletterte voran, und die Hobbits folgten ihm in die Finsternis hinab. Es war nicht schwierig, denn die Rinne war an dieser Stelle nur etwa 15 Fuß tief und etwa 12 Fuß breit. Auf dem Grund floss Wasser. Dies war das Bett eines der vielen kleinen Bäche, die von den Bergen herabrieselten und die stehenden Gewässer und Sümpfe der Niederung speisten. Gollum wandte sich nach rechts, ungefähr nach Süden, und platschte voraus durch den seichten, steinigen Bach. Mit großem Vergnügen schien er das Wasser um die Füße zu spüren, denn er schmunzelte in sich hinein, brach manchmal sogar in eine Art krächzenden Gesangs aus. »Staub und Stein und die Füße, Wundknochen zu nagen mit trockenem Schlund, im Bach und Teich aber kühl und frisch, geht es uns besser, da gibt es...« »Ha! Was gibt es da für uns?« sagte er mit einem schrägen Blick zu den Hobbits. »Wir sagen's euch«, krähte er, »das hat er vor langer Zeit erraten. Der Beutlin, der hat's erraten.« Ein Funkeln trat in seine Augen, das Sam, der es im Dunkeln bemerkte, alles andere als beruhigend fand. »Atemlos, ohne Atemnot, lebt es, kalt doch wieder, tut, trinkt, obwohl es Durst nicht spürt, trägt einen Panzer, der nicht klärt, auf festem Lande, wo's ertrinkt, die Insel wie ein Berg es dünkt. Doch Quell und Tümpel, die halten's frisch, und da erwisch ich's und fang meinen. Diese Worte lenkten Sams Gedanken nur umso gebieterischer zu einer Frage hin, die ihn vom ersten Augenblick an beschäftigt hatte, als er begriff, dass sein Chef Gollum als Führer verwenden wollte. Was konnte Gollum essen? Er nahm nicht an, dass Frodo ebenfalls daran gedacht habe, aber Gollum musste es ja wohl. Wie hatte dieser Bursche sich überhaupt auf all seinen einsamen Wanderungen ernährt? Nicht allzu gut, dachte Sam. Er sieht halt verhungert aus. Ist sicher nicht heikel und würde wohl auch mit Hobbitfleisch vorlieb nehmen, möchte ich wetten, wenn es keinen Fisch gibt. Vorausgesetzt, er erwischt uns mal bei einem Nickerchen. Na, das soll ihm nicht gelingen. Nicht mit Sam Gamgee. Eine lange Zeit, wie es schien, weil den Hobbits die Füße immer schwerer wurden, stolperten sie die dunkle, gewundene Rinne entlang. Sie bog nach Osten ab und wurde allmählich breiter und flacher, je weiter sie kamen. Schließlich erblasste der Himmel zum ersten Morgengrau. Gollum hatte bisher kein Zeichen von Müdigkeit erkennen lassen, aber nun blickte er auf und blieb stehen. »Tag ist nah«, flüsterte er, als ob der Tag etwas wäre, das ihn belauschen und überfallen könnte. »Sméagol bleibt hier. Ich bleibe hier, dann kann mich die gelbe Fratze nicht sehen.« »Wir würden die Sonne mit Freuden sehen«, sagte Frodo, »aber wir bleiben auch hier. Wir sind einstweilen zu müde, um noch weiterzugehen.« »Ihr seid nicht gescheit, euch über die gelbe Fratze zu freuen«, sagte Gollum. »Sie verrät euch. Liebe, vernünftige Hobbits bleiben bei Smeagol. Orks und Übergestalten sind unterwegs. Sie können weit sehen. Bleibt und versteckt euch mit mir.« Felsigen Wand der Rinne zur Rast nieder. Die Wand war nun so niedrig, dass ein großer Mensch fast hätte über den Rand sehen können, und auf dem Grund standen breite, trockene Steinplatten hervor. Das Wasser floss durch einen kleinen Graben auf der anderen Seite. Frodo und Sam setzten sich auf eine der Platten und lehnten den Rücken an die Wand. Gollum planschte im Graben herum. »Wir müssen etwas essen«, sagte Frodo. »Hast du Hunger, Smeagol?« »Wir haben sehr wenig, aber etwas können wir dir abgeben.« Das Wort Hunger entfachte ein grünliches Leuchten in Gollums wässrigen Augen, und sie schienen weiter denn je aus seinem schmalen, hohlwangigen Gesicht hervorzutreten. Für einen Moment fiel er wieder in seine alten Gollum-Manieren zurück. »So einen Hunger haben wir ja, so einen Hunger, Schatz«, sagte er. »Was ist es, was Sie essen? Schöner Fisch!« Seine Zunge sprang zwischen den gelben Zähnen heraus und leckte an den farblosen Lippen. »Nein, Fisch haben wir nicht«, sagte Frodo. »Wir haben nur dies«, er hielt eine Lembaswaffel hoch, »und Wasser, sofern das Wasser hier trinkbar ist.« »Ja, ja, schönes Wasser«, sagte Gollum. Trinkt es, solange wir können. Aber was ist es, was Sie da haben, Schatz? Ist es zu beißen? Schmeckt es?« Frodo brach ein Stück von einer Waffel ab und gab es ihm auf dem Blatt, in dem es eingewickelt gewesen war. Gollum schnupperte an dem Blatt und verzog das Gesicht. Ein Krampf des Abscheus ging darüber hin, mit einem Anflug von eingefleischter Bosheit. »Smeagol, riecht es«, sagte er. »Laub aus dem Elbenland, bäh, es stinkt!« Er ist auf solche Bäume geklettert und konnte den Geruch gar nicht mehr von den Händen abwaschen, meine lieben Hände. Er ließ das Blatt fallen, nahm ein Eckchen Lembas und knabberte daran. Sofort spuckte er es wieder aus und bekam einen Hustenanfall. »Nein«, keuchte er, »ihr wolltet haben Smeagol ersticken, Staub und Asche, das kann man nicht essen. Er muss hungern, aber macht nichts, die lieben Hobbits, Smeagol hat versprochen, Smeagol wird hungern. Hobbitfutter kann Smeagol nicht essen, er wird hungern, armer, dünner Smeagol.« Es tut mir leid, sagte Frodo, aber dann kann ich dir leider nicht helfen. Ich glaube, dieses Futter würde dir gut tun, wenn du es nur probieren wolltest. Aber vielleicht kannst du es nicht mal probieren. Wenigstens noch nicht jetzt. Die Hobbits aßen ihr Lembas schweigend. Sam fand es irgendwie schmackhafter als in letzter Zeit. Gollums Abscheu hatte ihn auf den Geschmack erst wieder aufmerksam gemacht, aber ihm war nicht wohl dabei. Gollum verfolgte mit den Augen jedes Bröckchen auf seinem Weg von der Hand zu den Lippen, wie ein bettelnder Hund neben dem Stuhl eines Essenden. Erst als sie fertig waren und sich zum Schlafen bereit machten, schien er sich davon überzeugt zu haben, dass sie nicht insgeheim Leckerbissen verspeisten, die sie ihm nicht gönnten. Dann ging er ein paar Schritte beiseite, setzte sich hin und wimmerte leise. »Hör mal«, sagte Sam zu Frodo, flüsternd, aber nicht allzu leise, denn eigentlich war es ihm egal, ob Gollum ihn nun hörte oder nicht. »Wir müssen etwas schlafen, aber nicht beide zugleich, solange dieser hungrige Halunke in der Nähe ist. Versprechen hin, Versprechen her. Ob Smergol oder Gollum, seine Gewohnheiten wird er nicht von jetzt auf nachher ändern, möchte ich wetten. Du schläfst zuerst, Herr Frodo. Und ich wecke dich, wenn ich die Augen nicht mehr aufhalten kann. Immer abwechselnd, wie bisher schon, solange er frei herumläuft.« »Vielleicht hast du recht, Sam«, sagte Frodo, ohne zu flüstern. »Es ist zwar eine Veränderung in ihm vorgegangen, aber welcher Art und wie tiefgreifend, darüber bin ich mir noch nicht im Klaren. Aber ernstlich zu befürchten haben wir, glaube ich, nichts. Einstweilen. Trotzdem bleib wach, wenn du willst. Mich lass etwa 2 Stunden schlafen.« »Nicht länger, und dann weck mich.« So müde war Frodo, dass ihm fast gleich nach diesen Worten der Kopf auf die Brust sank. Auch Gollum schien keinerlei Befürchtungen mehr zu hegen. Er zog die Beine an den Leib und schlief rasch ein, ganz unbekümmert. Bald hörte Sam seinen Atem leise durch die zusammengebissenen Zähne zischen, und im Übrigen lag er still wie ein Stein. Nach einer Weile, als Sam befürchtete, selbst einzunicken, wenn er weiter so dasäße und seine 2 Begleiter atmen hörte, stand Sam auf und stupste Gollum sachte an. Gollums Hände streckten sich und zuckten, aber sonst rührte er sich nicht. Sam beugte sich hinab und sagte ihm »Fisch« ins Ohr, aber nicht einmal ein Stocken seines Atems verriet, ob er es gehört hatte. Sam kratzte sich am Kopf. »Muss wohl wirklich schlafen«, murmelte er. »Und wenn ich wie er wäre, würde er nicht wieder aufwachen.« Er unterdrückte die Gedanken an sein Schwert und an das Seil, die ihm in den Sinn kamen, und setzte sich wieder neben Frodo. War der Himmel über ihm trüb, nicht heller, sondern dunkler als während ihres Frühstücks. Er sprang auf, nicht zuletzt an einem Gefühl der Frische und an seinem Hunger erkannte er, dass er den ganzen Tag verschlafen hatte. Mindestens 9 Stunden. Frodo lag ausgestreckt auf der Seite, noch immer fest schlafend. Gollum war nicht zu sehen. Allerlei vorwurfsvolle Schimpfnamen aus dem reichen väterlichen Wortschatz fielen ihm ein, mit denen der Ohm ihn bedacht hätte. Aber dann sah er auch, dass der Chef recht behalten hatte. Im Augenblick gab es nichts, wovor sie hätten auf der Hut sein müssen. Jedenfalls waren sie beide noch unerwürgt und am Leben. »Der arme Wicht«, sagte er halb reumütig, »jetzt möchte ich nur wissen, wo der hin ist.« »Nicht weit, nicht weit«, sagte eine Stimme über ihm. Er blickte hoch und sah über dem Rand der Rinne Gollums großen Kopf und seine Ohren gegen den Abendhimmel. »Hey, was machst du da?« rief Sam, dessen Argwohn bei diesem Anblick sogleich wieder erwachte. »Smergol hat Hunger«, sagte Gollum, »bin gleich wieder da.« »Sofort kommst du zurück«, schrie Sam. »Hey, komm zurück!« Aber Gollum war verschwunden. Frodo, von Sams Geschrei wach geworden, setzte sich auf und rieb sich die Augen. »Irgendwas los? Wie spät ist's?« »Weiß nicht«, sagte Sam. »Nach Sonnenuntergang, denke ich. Und er ist weg. Sagt, er hat Hunger.« »Keine Sorge«, sagte Frodo. »Nichts zu machen, der kommt schon wieder, wirst du sehen. Sein Versprechen hält er noch eine Weile. Und seinen Schatz lässt er sowieso nicht aus den Augen.« Frodo nahm es leicht, als er hörte, dass sie stundenlang festgeschlafen hatten, Seite an Seite mit dem ungefesselten und noch dazu hungrigen Gollum. »Denk nicht mehr daran, was der Ohm dich heißen würde«, sagte er. »Du warst fix und fertig, und es ist gut gegangen. Jetzt sind wir beide ausgeruht. Und wir haben noch einen schweren Gang vor uns. Den schlimmsten Weg von allen. »Um vom Essen zu reden«, sagte Sam, »wie lange werden wir brauchen, um diese Sache zu erledigen? Und wenn wir sie erledigt haben, was machen wir dann? Dieses Reisebrot hält einen wunderbar in Trab, auch wenn man das hohle Gefühl im Magen, finde ich jedenfalls, davon nie so ganz los wird, womit nichts gegen die gesagt sein soll, die es gebacken haben. Aber man muss jeden Tag davon essen, und es wächst nicht nach. Ich schätze, wir haben noch genug für, sagen wir mal, 3 Wochen.« Und das nur bei schmalster Kost und eng geschnalltem Gürtel. Bisher sind wir ein bisschen zu großzügig damit umgegangen. Ich weiß nicht, wie lange wir brauchen werden, um es hinter uns zu bringen, sagte Frodo. Die Berge haben uns elendlang aufgehalten. Aber Samwise Gamgee, mein lieber, nein, mein liebster Hobbit und Herzensfreund, ich glaube nicht, dass wir uns Gedanken darüber machen müssen, was danach kommt. Diese Sache zu erledigen, wie du es nennst, wie viel Hoffnung haben wir, dass uns das je gelingt? Und wenn es uns gelingt, wer weiß, was dabei herauskommt? Wenn der eine ins Feuer fällt und wir stehen daneben? Ich frage dich, Sam, ist es sehr wahrscheinlich, dass wir dann je wieder Brot brauchen? Ich glaube nicht. Wenn wir unsere Beine so lange bei